WDR 5. Neugier genügt. Es gibt da eine Grenzbrücke zwischen Österreich und der Slowakei. Sie führt über einen Nebenfluss der Donau und ist eine ganze Zeit lang namenlos, bis 2012 der Regionalrat von Bratislava die Idee hat, eine Umfrage auf Facebook zu starten. Namensgebung per digitaler Basisdemokratie. Ausgefuchst. Die Umfrage läuft gut und 3500 User stimmen für Chuck Norris Brücke. Der Gewinner steht fest. Gut, die Verantwortlichen machen einen Rückzieher und benennen die Brücke dann doch lieber in Fahrradbrücke der Freiheit. Der Volksmund aber und auch Google Maps kennen die Brücke bis heute als Chuck Norris Brücke. War ja klar. Chuck Norris geht über keine Brücke, er ist die Brücke. Weißt du, ich will ja nicht prahlen, aber... Na, ich wette, Sie sind fast so gut wie Chuck Norris. Chuck Norris? Chuck Norris? He's standing on the hill. His name is Chuck Norris. His name is Chuck Norris. Chuck Norris ist der Einzige, der die Zeit wirklich totschlagen kann. Chuck Norris kann in Sekundenkleber schwimmen. Chuck Norris schläft nicht, er wartet. Chuck Norris fällt nicht, er landet. Chuck Norris kann schneller stehen, als du rennen kannst. Hallo, ich bin Chuck Norris. Ein Name, der für Härte steht. Für Stärke und Männlichkeit. Chuck Norris, der Unbesiegbare und Unermüdliche. Ich bin jetzt 75 Jahre alt. Also, eigentlich bin ich Jürgen Kluckert und ich bin seit vielen Jahren der Synchronsprecher von Chuck Norris. Kampfszenen, Verfolgungsjagden, schräge Witze, ich habe schon alles erlebt. Und heute sage ich... Happy Birthday, denn Chuck Norris feiert seinen Geburtstag nicht, sein Geburtstag feiert ihn. In diesem Sinne, Chuck, Mensch, alles Gute. Aber ich mag erst mal von vorne anfangen. Chuck Norris, ein kleiner biografischer Abriss. Carlos Ray Norris Jr., wird am 10. März 1940 in einem winzigen Kaff in Oklahoma geboren. Ryan. Keine 2,5 Quadratkilometer groß und nur knapp über 800 Einwohner. Mit 18 geht es aber erstmal zur Armee, genauer zur amerikanischen Luftwaffe in Texas. Und geheiratet wird auch. 1960 folgt die Berufung ins Krisengebiet. Im geteilten Korea ohne Friedensvertrag steckt Norris mitten im Kalten Krieg. Der Mann, dem die Kameraden jetzt den Spitznamen Chuck gegeben haben, lernt die asiatische Kampfkunst. Martial Arts. One you have learned is kicking again at the growing area. Zurück in den USA trainiert sich Chuck von Gürtel zu Gürtel, eröffnet seine erste eigene Kampfsportschule und nimmt an einigen Turnieren teil. Mit Erfolg. 1967 wird er Mittelgewichtsweltmeister im Karate. Und im Taekwondo bekommt er als erster Mann aus dem Westen den 8. Dan. Kurz, er hat's einfach drauf. Auch einem seiner Gegner fällt das auf und so kommt es, dass Bruce Lee plötzlich mit einem Angebot auftaucht. Hey Chuck, lass uns die größte Kampfszene der Geschichte drehen. Im Kolosseum in Rom. Das vergisst keiner. Na, verstehe. Du willst den Weltmeister besiegen. Nee. Ich will den Weltmeister töten. Gesagt, getan. Sie drehen zusammen Way of the Dragon. Oder auf Deutsch, die Todeskralle schlägt wieder zu. Der große Aufstieg ist noch nicht vorbei. Chuck Norris wird 6-mal in Folge Karate-Weltmeister. 6-mal. 1974 tritt er ungeschlagen ab, altersbedingt. Und weil er sich auf seine Schulen konzentrieren will. Mittlerweile sind das nämlich 3 Stück und ein großer Konzern will einsteigen und sie zu einer landesweiten Kette machen. Doch das Projekt fährt an die Wand. Es dauert keine 2 Jahre, bis die Schulen pleite sind. Ja, Mitch, Is it difficult for a woman to learn karate? No, not as difficult as most women think it would be. Und Chuck gibt wieder private Stunden. Unter anderem für ein paar seiner Filmkontakte. Einer davon, Steve McQueen, der beliebte Actionfilmheld. Er ist es, der Chuck Norris ermuntert, einfach eigene Filme zu machen. Und was macht unser Chuck? Er schreibt einfach mal sein eigenes Skript. Good guys wear black. Die guten Jungs tragen schwarz. 4 Jahre lang beackert er Leute in Hollywood, bis tatsächlich eine kleine Produktionsfirma investiert. Und so kommt es 1978 zum ersten gestreckten Sprung durch die Frontscheibe eines Autos. Was eine Action. Kritiker hassen den Film. Aber aus 1 Million Produktionskosten werden 28 Millionen Einspielergebnis. Und tada, die Filmkarriere kann beginnen. Octagon. Ex-Einzelkämpfer und Waffenspezialist Scott James versucht im Alleingang den brutalen Mord an einer befreundeten Familie aufzuklären. Dabei trifft er in einem geheimen Ninja-Trainingscamp auf seinen Adoptivbruder Seikura. Der Gigant. Der Ex-Cop Sean Kane ist einem Drogenkartell auf der Spur, das zuerst seinen Partner und dann die verwitwete Fernsehreporterin tötet. McQuaid, der Wolf. J.J. McQuaid ist ein Texas Ranger und Alleingänger. Als ein Schwerverbrecher erst seinen besten Freund tötet und dann noch seine Tochter entführt, macht sich McQuaid schwer bewaffnet auf die Jagd. Die 80er Jahre sind wunderbare Zeiten für schlechte Drehbuchautoren. Zeiten, in denen sich gestandene Männer hinter dünnen Baumstämmen verstecken können. In denen Menschen nach einem Schlag ins Gesicht meterweit fliegen und sowieso jeder Kampf lieber mit den Fäusten als mit all den mitgebrachten Waffen ausgetragen wird. In denen Verfolgungsjagden für die Teilnehmer so spannend sind, dass sie nicht merken, wenn sie auf eine Klippe zu rasen. In denen die Wachen irgendwie ständig in die falsche Richtung gucken und in denen noch immer eine zu Tränen gerührte Frau bereitwillig den Bademantel fallen lässt. Nach ihrer Rettung, versteht sich. So entstehen Filme, bei denen man den Dialogteil meist an 2 Händen abzählen kann. Und Chuck Norris ist ihr großer Star. Die 5 Regeln jedes Chuck Norris-Films, laut YouTube. 1. Chuck Norris lädt niemals nach. 2. Chuck Norris schlägt immer zuerst. 3. Du kannst nicht vor Chuck Norris flüchten oder dich verstecken. 4. Was immer Chuck Norris berührt, es wird zur Waffe. 5. Chuck Norris verfehlt sein Ziel nie. Eigenschaften, die das amerikanische Publikum inmitten der Reagan-Ära sehr gerne sieht. Da sollen die paar Logikfehler, die vielen filmischen Fehler, die politische Eindimensionalität bitte nicht weiter stören. Und dann kommt ja auch schon der erste Busch. Ich habe selbst gesehen, mit welcher Hingabe er sich für die Jugend einsetzt. Sagt eben jener George Bush Senior, der sich zum einen 41. Präsident der USA nennt und zum anderen auch enger Freund von Chuck Norris. Zugegeben, mit seiner Aussage meint er jetzt nicht direkt die Filmrollen seines Freundes. Es geht eher darum, dass Chuck Norris seine Popularität gezielt für Kinder und Jugendliche einsetzt. Mit Kampfsportprogrammen, ist ja klar. Das Non-Profit-Programm Kickstart Kids soll ihnen vermitteln, wie man Konflikte löst, Gangmitgliedschaften verhindert, drogenfrei lebt und überhaupt Gruppenzwang vermeidet. We teach character through karate, heißt das dann. Wir lehren Persönlichkeit per Karate. Und verspricht einen signifikanten Erfolg in der Schulbildung. Und genau dieses Programm gründen Chuck Norris und Präsident Bush in den 90ern und integrieren es in Texas in die Lehrpläne. Heute sind immer noch über 50 Schulen an dem Programm beteiligt. Es darf natürlich nur gemutmaßt werden, dass dieser George Herbert Walker Bush auch Namenspate stand für die wichtigste Rolle, die Chuck Norris jemals annehmen sollte. Fest steht, 1993 kommt die erste Folge Walker Texas Ranger ins amerikanische Fernsehen. In the eyes of a ranger, the unsuspected stranger. Ja, da singt er. Die Serie bringt Chuck Norris aber nicht nur zum Singen. Die Serie lässt Chuck Norris so ziemlich alles machen, wovon naive Abenteurer träumen mögen. Mit Bären kämpfen, Feuer machen, Bomben entschärfen, x-mal die Staatsanwältin retten, große Passagierflugzeuge landen, mit bloßen Fäusten und Füßen eine 20-köpfige Gruppe bewaffneter Terroristen überwältigen. Nur eins nicht: über Gefühle sprechen. Dieser Verrückte hat vielleicht einen Freund von mir abgeknallt. Also nehmen Sie die Sache ernst. Sehr ernst sogar. Ich gebe Ihnen 5 Minuten. Walker, Texas Ranger läuft 8 Jahre lang. Und ist so etwas wie das Comeback von Chuck Norris, dessen Filme vorher kein großes Publikum mehr finden. Teils erscheinen sie an den Kinos vorbei direkt auf Videokassetten. Jetzt also Fernsehen. 203 Folgen werden bis ins Jahr 2001 produziert, ausgestrahlt und in mehr als 80 Sprachen übersetzt. Chuck Norris in Honolulu, Texas Ranger. Deswegen wundert es auch nicht, dass dieser Walker Jahre später für das Internetphänomen der Chuck Norris Facts mitverantwortlich ist. Die Chuck Norris Fakten, in denen Chuck Norris ja eigentlich ein Synonym für die Unmöglichkeit darstellt. Total ironisch, die mittlerweile tausendfach im Netz zu finden sind und von denen Chuck Norris selbst eine Auswahl als Buch herausgebracht hat. Wie konnte es so weit kommen? Als wichtiger Wegbereiter muss da vor allem ein US-Late-Night-Comedian gewürdigt werden. Conan O'Brien! Conan O'Brien etabliert in seiner Show bei NBC den Walker Texas Ranger Hebel. Damit feiert auch er die ungewollte Komik der Serie. Obwohl die 2004 schon 3 Jahre lang abgesetzt und im Fernsehen nur noch als Wiederholung zu sehen ist. With this lever, I can show clips from the most amazing television show of all time, Walker Texas Ranger. Mit diesem Hebel kann ich so viele Ausschnitte von Walker Texas Ranger angucken, wie ich will, wann immer ich es will. Er löst einen regelrechten Hype aus. Do this thing. And how you doing, little partner? Und im nächsten Jahr kommt dieser Student um die Ecke. Von der angesehenen Brown University auf Rhode Island. Der schreibt ein paar lustige Sprüche in ein Forum, um die bescheuerte Allmacht und Macho-Attitüde von Walker und all den anderen Filmfiguren aufs Korn zu nehmen. Der erste geht so. Die Tränen von Chuck Norris können Krebs heilen. Leider ist er so ein harter Typ, dass er nie weint. Die ersten Sprüche des Forums gehen per E-Mail sogar noch an Chuck Norris selbst. Und anscheinend treffen die sogenannten Fakten genauso den Nerv wie O'Briens Schnipsel. Auch der unbekannte Student löst einen regelrechten Hype aus, einen noch größeren. Plötzlich sind die Dinger überall. Und Chuck Norris ist nicht mehr pensionierter Schauspieler, sondern Kult. Chuck Norris kann mit einem Stäbchen essen. Chuck Norris trägt keine Uhr. Er entscheidet, wie spät es ist. Das Universum dehnt sich nicht aus. Es flüchtet vor Chuck Norris. Chuck Norris niest mit offenen Augen. Chuck Norris trinkt den Wasserhahn auf Ex. Hi, I'm Chuck Norris and this is my wife Gina. Was aber immer hinter so populären Hypes verschwimmt, ist der eigentliche Mensch. Und was jetzt hochtrabend klingt, hat bei Chuck Norris eine ziemlich problematische Komponente. Nicht, weil er Amerika mit Videobotschaften vor einer Wiederwahl von Obama warnt oder ihm offene Briefe schreibt. Präsident Obama, Sie machen mir Angst, weil Sie versprechen, aus der Mitte zu regieren, aber schnell nach links abdriften. Sie machen mir Angst, weil Sie vorgeben, ein Kämpfer für Minderheiten und die Verfassungsrechte von Leben, Freiheit und Glück zu sein. Aber welche größere Minderheit könnte es geben, als die im Mutterleib, gegen die Sie Abtreibungsgesetze durchsetzen? We know you love your family and your freedom as much as Gina and I do. Problematisch ist nicht, dass Chuck Norris ein Hardliner unter den konservativen Republikanern ist und dass er 2006 auch in einer wöchentlichen Internetkolumne preisgibt. Dass er der Waffenlobby angehört und sich einen Patrioten durch und durch nennt. Da gibt es ja so einige im etwas anders strukturierten politischen Amerika. Nein, wirklich schwierig ist das Weltbild, das sich aus seiner Glaubensrichtung ergibt. Denn Chuck Norris ist Kreationist. Es gibt einen Fact, der sagt, es gibt keine Evolutionstheorie. Es gibt nur eine Liste von Kreaturen, denen Chuck Norris das Leben erlaubt hat. Das ist süß. Aber was ich wirklich über die Evolutionstheorie denke, sie ist nicht echt. So sind wir nicht hierher gekommen. Eigentlich ist das Leben, das man auf unserem Planeten sieht, nur eine Liste von Kreaturen, denen Gott das Leben erlaubt hat. Wir sind nach seinem Ebenbild erschaffen, was uns von allen anderen Kreaturen unterscheidet. Und damit nicht genug. In einem Leitartikel für ein religiöses Magazin ruft Chuck Norris dazu auf, die Bibel zur offiziellen Schullektüre zu machen. Aber nicht, weil damit christliche Leitmotive in den Mittelpunkt gerückt werden sollen. Nein, für ihn ist das Bildungssystem von Homosexuellen unterwandert. Viele seriöse Medien, ob in den USA oder in Deutschland, bringen es mit einem Wort auf den Punkt. Schwulenhasser. Chuck Norris ist homophob. Er nennt das ideologische Einseitigkeit. Diese Einseitigkeit führt dazu, dass Schüler bewusst darauf trainiert werden, Amerika zu verachten, sexuell zu experimentieren, Abtreibungen und Homosexualität zu verteidigen und politische Korrektheit, Relativismus, Globalisierung, einen grünen Lebensstil und Toleranz zu befürworten. Let's unite for God and country and may God continue to bless the United States of America. Well, my favorite one is they wanted to put Chuck Norris on Mount Rushmore. Also was verschwimmt. Der Glaube, die Politik, die Statements. Zumal auch der gute Chuck weiß, wie er seine Facts zu vermarkten hat. Und dann fehlt er natürlich auch nicht in der Liste der abgehalfterten und selbstverliebten Actionstars im Kinoblockbuster The Expendables 2. Booker, bist du der, den sie einsamer Wolf nennen? So wurde ich genannt. Aber ich bin sanfter geworden. Nicht viel sanfter. Ich habe noch ein Gerücht gehört. Angeblich wurdest du von der Königskobra gebissen. Ja, wurde ich. Aber nach 5 grausamen Tagen qualvoller Schmerzen ist die Kobra gestorben. Mit der Zeit ist all die schöne Ironie verloren gegangen. Zumindest bei einem Großteil der Fans. Wenn sie denn jemals da war. Chuck Norris lebt sein eigenes Zerrbild. Und so passiert es, dass er sogar beim Truppenbesuch im Irak nach Fäusten gefragt wird, die sich hinter Bärten verstecken. Yes, sir. Is it true there's a fist behind your beard? Well, you know, when I was coming over here, I was going to shave my beard with a rock. To find out if there was, but the rock begged for mercy, so I had to... Chuck Norris kann auf 2 Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Chuck Norris fährt auch im Brandfall mit dem Aufzug. Jesus ging über Wasser? Chuck Norris schwamm über Land. Chuck Norris kann die Sonne in den Schatten stellen. Chuck Norris kann nicht alles. Er kann noch mehr. Einen Hype kann man nicht steuern, nur nutzen. Chuck Norris weiß, wie es geht. Und Fakt bleibt, Chuck Norris hat Geburtstag. Und er ist nicht besser bekannt als der Urknall, sondern einfach nur der 10. März. In diesem Sinne, Chuck Norris, Mensch, alles Gute. And many happy returns. Company! Und ganz bald sind da auch wieder Dreharbeiten. Chuck Norris spielt zum ersten Mal seit Jahren wieder eine Kinohauptrolle. The Finisher wird das Werk heißen, also der Vollstrecker. Auch mit 75 Jahren ändert sich die Rolle nicht ein Stück. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.